coming. Es ist Sonntagabend. Wir haben jetzt 20 vor 10, also 21.42 Uhr, um genau zu sein. In knapp 4 Stunden fängt es an. Der WWE Pay-Per-View Money in the Bank. Normalerweise sollte noch eine Preview folgen. Oder jetzt, ja, folgen zu dem Pay-Per-View. Hat aber jetzt doch nicht funktioniert. Wir haben uns gedacht, so kurz vor dem Pay-Per-View bringt das jetzt auch nichts mehr. Somit machen wir nur am morgigen Montag die Review. Also die Analyse zu Money in the Bank, und heute habe ich ein kleines Update vorbereitet, nur von mir. Ich kann ja auch noch die Meinung vom Leon sagen, der ja auch in seinem neuen Podcast Over the Outside the Ring, natürlich, seinem neuen Podcast war ich auch zu Gast. Unbedingt mal reinhören in der ersten Ausgabe der Money in the Bank Preview dort. War sehr unterhaltsam. Hat sehr viel Spaß gemacht, da hat er auch ein paar Tipps abgegeben, und wir fangen ja einfach mal an mit der Card. Ich bin jetzt alleine, ihr hört mich ja jetzt auch nur via Download, und so. Wir fangen an mit dem Pre-Show-Match. Das ist The Shield in Form von Roman Reigns und Seth Rollins gegen die Usos. Jay und Jimmy Uso, und ja, wie war die Fehde? Fehde war es ja nicht wirklich. Die Usos haben gegen die Tons of Funk und, ich glaube, die Primetime Players ein Triple Threat Tag Team Match gewonnen, wurden Number One Contender. Ja, dann haben sie bei SmackDown zusammen mit Christian gegen The Shield gewonnen, also gegen das komplette Shield mit Dean Ambrose. Und so entwickelte sich noch ein Match bei Raw, da gab es die gleiche Konstellation, da hat dann The Shield gewonnen, und jetzt gibt es bei Money in the Bank das Pre-Show-Match oder Kick-Off-Match eher gesagt zwischen The Shield und den Usos, und mein Tipp ist ganz klar, Titelverteidigung von Roman Reigns, Seth Rollins, The Shield, durch Pinfall, denke ich, weil die Usos, warum sollen sie jetzt im Kick-Off-Match die Titel bekommen, hatten vorher noch nichts zu tun mit Titeln, im weitesten Sinne überhaupt nicht. Und das ist, die Usos sind generell für mich sehr irrelevant, und The Shield muss halt eigentlich gewinnen. So, wir kommen zur Main Show. Entschuldigung. Chris Jericho gegen Ryback, das wohl unwichtigste Match am Abend mit Abstand. Ja, wie ist entstanden, dieses Match? Chris Jericho wollte ins All-Star Money in the Bank Match, Ryback ins WWE Titel Match. Vicky Guerrero kam raus und hat einfach mal ein Match angesetzt für Money in the Bank jetzt für nachher. Ja, einfach Ryback gegen Chris Jericho. So ist das dann auch jetzt zustande gekommen. Da war Ryback in einem Match gegen Justin Gabriel bei SmackDown. Hat sich am Bein verletzt, dank einigen Aktionen von Justin Gabriel. Chris Jericho kam dann raus, hat Ryback als Cryback bezeichnet. Bei Raw hatte Ryback dann ein Match gegen The Miz, musste dieses abbrechen durch seine Verletzung am Bein. Freiwillig hat er abgebrochen. Und so hat man jetzt das Cryback-Gimmick, und ich denke mal, bei Money in the Bank führt man das weiter fort. Und auch wenn Chris Jericho bald schon wieder weg ist wegen Fozzy, weil er ist ja auch, glaube ich, bei Wacken, ist er ja beim Konzert auch. Und ich denke, Chris Jericho gewinnt, weil man halt Ryback weiterführen will, und deswegen macht man auch die Höchststrafe für Ryback und lässt ihn abklopfen. Also Chris Jericho gewinnt durch Submission und Ryback noch immer keinen einzigen Pay-Per-View-Sieg seit einem Jahr. Kommen wir zu AJ Lee gegen Caitlin um den Divas-Titel. Ja, AJ hat vor ein paar Monaten mal eine Battle Royale gewonnen und wurde Number One Contender auf den Divas-Titel von Caitlin. Dann gab es den geheimnisvollen Verehrer von Caitlyn. Das war ja dann Biggie Langston. Hat sich herausgestellt, dass es eine Intrige war zwischen Biggie Langston und AJ. Da ist dann eine Fehde entstanden. Dann gab es ein Match, ein Titelmatch bei Payback. Da wurde AJ durch Submission tatsächlich neue Divas Championess. Dann waren noch ein paar Streitigkeiten, und bei Raw und SmackDown gab es dann so Parodien. AJ hat sich als Caitlyn verkleidet und andersrum auch. War sehr amüsant. Und Ja, dann hatten die beiden Damen auch Matches, da wurden sie dann gegenseitig von der jeweils anderen Frau abgelenkt. Und dann gab es auch noch ein Tag Team Match, Caitlin und Layla gegen Alicia Fox und ja, AJ. Und es war schon sehr schnell vorbei. AJ flüchtete oder wollte flüchten. Und außerhalb des Rings gab es ein krachendes Spear von Caitlin gegen AJ. War schon klasse. Und dann gab es jetzt bei SmackDown diese Woche noch eine Vertragsunterzeichnung. Kennt man gar nicht. Divas Vertragsunterzeichnung. Wie geil ist das? Endlich mal wieder eine richtig geile Geschichte in der Divas Division. Freut mich auch. Ja, und da gab es dann auch nochmal ein schönes Spear von Caitlin gegen AJ nach einigen Trash Talks. Und Biggie Langston durfte auch noch eine schöne Ohrfeige einstecken. Super Fehde. Endlich mal wieder was für die Divas Division. AJ, sie spielt ihr Gimmick, ihre Rolle sehr, sehr gut. Ich persönlich mag sie nicht, finde auch nicht, dass sie gut aussieht. Knochengestell. Caitlyn finde ich schon relativ gut. Gehört zu meinen Lieblingsdiven mit Abstand. Finde ich, sieht auch gut aus. Auch nicht so männlich, wie sie einige darstellen. Ja, aber trotzdem finde ich das, oder denke ich, dass AJ gewinnen wird. Ich könnte mir vorstellen, entweder durch DQ nach den ganzen Geschichten jetzt, aber ich sag einfach mal, AJ gewinnt genauso wie bei Payback, nämlich durch Submission, also wird Caitlyn ein weiteres Mal abklopfen. Somit AJ gewinnt den oder verteidigt den Divas-Titel gegen Caitlyn bei Money in the Bank. Eventuell greift auch Biggie Langston zur Ablenkungstaktik, sodass AJ einen Roll abzeigen kann, aber ich denke mal, Submission AJ gewinnt. Wir kommen zum Curtis Axel gegen The Miz Intercontinental Title Match. Ja, Curtis Axel sprang für Fandango ins Intercontinental Title Match bei Payback gegen The Miz und Wade Barrett, hat dann dort tatsächlich den Titel gewinnen können, ein Cover abstauben, während Wade Barrett noch im Cover von The Miz war, im Figure Four Leglock von The Miz. Dann hatte man Matches. Ja, noch ein paar Matches und The Miz war Kommentator bei Curtis Axel Matches, Paul Heyman Kommentator bei den Matches von The Miz. So kam eins zum anderen, man stellte das Match für Money in the Bank auf und meiner Meinung nach wird Curtis Axel den Titel durch Pinfall verteidigen. Ich hätte mir vorstellen können, dass The Miz durch sein Figure Four Leglock vielleicht gewinnt oder dass er generell jetzt den Titel gewinnt durch Pinfall Submission, ist ja ganz egal. Aber bei dieser Card, das ist, wenn The Miz jetzt den Titel kriegen würde oder gewinnen würde, das würde überhaupt nicht auffallen bei der Card. Man hat Mark Henrys eventuell Abschlussmatch, man hat zwei Money in the Bank Matches, man hat diese große Fehde zwischen AJ und Caitlyn und Dolph Ziggler und Alberto Rio. Da würde ein Titelmatch einfach, ein Titelwechsel für The Miz einfach nicht auffallen und so wird man das dann nicht machen. Eventuell bei Raw oder SmackDown oder beim SummerSlam eventuell oder Night of Champions oder, ah gut, ich glaube nicht bis Night of Champions, aber vielleicht beim SummerSlam. Also Curtis Axel wird den Titel nochmal verteidigen können durch Pinfall. Gleich sage ich auch nochmal über alle Fäden kurz was, wie ich sie finde. Ja, dann hat man, was nehmen wir als nächstes? Man hat das World Heavyweight Title Match. Dolph Ziggler gegen den World Heavyweight Champion Alberto Del Rio. Ja, Alberto Rio gewann ein Number One Contender Match gegen Jack Swagger, sollte ja eigentlich ein Triple Threat Ladder Match werden bei Extreme Rules. Ziggler hat sich aber eine Gehirnerschütterung zugezogen, somit gab es ein Number One Contender Match. Der Rio wurde Number One Contender. Dolph Ziggler kehrte kurz vor Payback zurück nach seiner Gehirnerschütterung. Ja, und das Match gab es dann bei Payback. Und Dolph Ziggler musste direkt bei seiner ersten Titelverteidigung seinen Titel wieder abgeben. Alberto Rio, neuer. Entschuldigung. Neuer World Heavyweight Champion und das mit einigen Heel-Aktionen war schon sehr, sehr kurios. War ein Doppelturn und ja, dann gab es ständige Attacken bei Raw und SmackDown, zum Beispiel die Fiesta Del Rio bei SmackDown, als Dolph Ziggler reingestürmt kam. Hat ja dann auch Ricardo Rodriguez storylinemäßig verletzt und jetzt gibt es das Match bei Money in the Bank und Dolph Ziggler wird tatsächlich gewinnen, denke ich. Aber es wird kein Titelwechsel geben, denn Dolph Ziggler gewinnt durch Disqualifikation. Und ja, weil Ziggler wird den Titel so, er wurde ja so stark in den letzten Wochen immer über Alberto Rio dargestellt und da glaube ich nicht, dass er jetzt noch gewinnt. Dolph Ziggler wird in nächster Zeit Champion. Er wird den Titel dieses Jahr noch gewinnen, auf jeden Fall, aber nicht bei Money in the Bank. Heute wird Alberto Rio den Titel verteidigen können, auch wenn Dolph Ziggler durch Disqualifikation gewinnt. So, WWE-Titelmatch. Mark Henry gegen den WWE-Champion John Cena. John Cena gegen Mark Henry, der Mann, den ich abgöttisch hasse und einen, den ich sehr, sehr gerne mag, nämlich Mark Henry. Ja, Mark Henry wollte seine Karriere beenden, angeblich bei Raw anscheinend. Ich war schon sehr traurig, mir kamen fast die Tränen bei der Promo, muss ich ganz ehrlich sagen, Gänsehaut. Und dann stellt sich raus, er hat alle verarscht. Und dann beim Umarmen verpasst er auf einmal John Cena den World Strongest Slam. Alle Fans flippen aus, freuen sich. Ich raste aus vor Freude. Dann hatte man in der nächsten Woche noch eine super Promo von Mark Henry auf der Stage, indem er zum Schluss dann sagt, John Cena, ich tritt dir in den Arsch bei Money in the Bank. Genial, der Mann. Dann hatte man noch eine letzte Promo jetzt bei Raw for Money in the Bank diese Woche, diesen Montag, wo dann Mark Henry nochmal John Cena ein World Strongest Slam verpasst hat. Und ja, zwar steht jetzt Mark Henry sehr, sehr ja, stark gegenüber John Cena da, aber das muss man bei World Strongest Man auch machen. Normalerweise ist das ein Indiz, dass er nicht gewinnen wird, aber er wird gewinnen. Der WWE-Titel ist der einzigste World-Titel, den er noch nicht gehalten hat in seiner Karriere. Das wird sich ändern. Er wird bei Money in the Bank, wird Mark Henry im Main-Event gegen John Cena gewinnen. Neuer WWE-Champion werden. Dann kommt jedoch der Money in the Bank-Gewinner, und den werde ich gleich nennen, den ich denke, der das wird. Kommt raus, casht ein, wird neuer WWE-Champion. Mark Henry hatte seinen Titel, auch wenn nur für 5 Minuten. Und dann kommt er bei Raw oder vielleicht auch erst eine Woche später bei Raw heraus und wird dann schlussendlich doch leider, leider, leider seine Karriere beenden, weil der Mann hat dann alles erreicht. Denn man könnte noch einige Jahre wresteln, aber ich glaube nicht, dass er dann noch weitermacht. Und deswegen glaube ich, Mark Henry wird für ein paar Minuten bei Payback, bei Money in the Bank WWE Champion nachher. So, Money in the Bank Matches. SmackDown Money in the Bank Match. Fandango gegen Jack Swagger. Gegen Cody Rhodes gegen Damien Sandow. Gegen Wade Barrett gegen Jack Swagger. Gegen Antonio Cesaro. Kann auch sein, dass ich es irgendwie doppelt genannt habe. So. Die Sepp Coulter Guys, sprich Antonio Cesaro und Jack Swagger. Und die Road Scholars, Damien Sandow und Cody Rhodes, nehmen sich gegenseitig aus dem Match. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich die Road Scholars gegenseitig vom Koffer fernhalten. Fandango wäre ein Witz, wäre eine Lachnummer, wenn er gewinnen wird. Glaube ich auch nicht. Er wird so ein Nebendarsteller, der ein paar Spots einstecken muss und ein paar Bumps. Und dann wird es dann schlussendlich völlig verdient Wade Barrett, der dann hoffentlich endlich mal zum World-Titel-Gewinn kommt. Meiner Meinung nach, Wade Barrett wird Mr. SmackDown Money in the Bank. Kommen wir zum Raw All-Stars Money in the Bank Match. Ja, Daniel Bryan, Rob Van Dam, der Rückkehrer, Christian, CM Punk, Sheamus und Randy Orton. Kane ist ja nicht mehr dabei nach der Attacke der Wyatt Family bei Raw. Wer wird ihn ersetzen? Ich denke mal, es wird The Big Show. Er wird aber keine tragende Rolle in dem Match spielen. Wird nichts mit dem Komfort zu tun haben. Den Gewinn wird Daniel Bryan. Ich habe zuerst gesagt, das wird sich auf jeden Fall entscheiden zwischen The Best in the World CM Punk und Daniel Bryan, weil zu Best in the World CM Punk, der muss auch was in seinen Händen haben. Daniel Bryan, mit dem hat man einen großen Push vor und man will, glaube ich, beim SummerSlam auch Bryan gegen Cena haben. So könnte ich mir das auch vorstellen dann. Und sonst könnte ich mir nur vorstellen, eine Variante, die Leon mir gesagt hat, nämlich, dass Randy Orton den Koffer gewinnen könnte aufgrund eines Heel-Turns. Würde ich sehr begrüßen, aber Daniel Bryan wird meiner Meinung nach den Koffer gewinnen. Und somit, ach genau, bei SmackDown habe ich Dean Ambrose noch vergessen. Der war einer, aber der wird nicht gewinnen, als United States Champion. Also, Daniel Bryan gewinnt bei Raw das All-Stars Money in the Bank Match, bei SmackDown gewinnt Wade Barrett. Somit hat man das. Und Daniel Bryan wird also meiner Meinung nach am Abend noch WWE Champion, denn Daniel Bryan casht nach dem Gewinn von Mark Henry gegen John Cena ein und wird neuer WWE Champion und fährt dann gegen John Cena zum SummerSlam um den WWE Titel und gewinnt hoffentlich, verteidigt dann den Titel hoffentlich gegen Cena. Ja, Storylines. Usos, Shield war nichts Besonderes. Curtis Axel, The Miz war okay, ist jetzt auch nichts Besonderes gewesen. Chris Jericho, Ryback war natürlich totaler Müll. Ist auch irrelevant, das Match. AJ gegen Caitlin nach einigen Jahren. Ich glaube, nach Mickie James gegen Michelle McCool oder Lay Cool mal wieder eine richtig gute Divas-Fehde, die richtig mitzieht. So muss es weitergehen, so kann es weitergehen. So will man die Divas auch mal haben, sind die Divas ansehnlich. Ich freue mich auf das Match. Die Fehde ist genial zwischen Caitlin und AJ. Ja, SmackDown Money in the Bank Match und Raw All-Stars Money in the Bank Match braucht man keine Fehde besprechen, hat man aber gut drauf hingearbeitet bei Raw und SmackDown, zum Beispiel bei Raw Money in the Bank All-Stars Match mit Daniel Bryan und dann auch bei SmackDown noch mit Daniel Bryan und Randy Orton etc. Und SmackDown hat man halt dann mit Streitigkeiten zwischen den Road Scholars und Jack Swagger und Antonio Cesaro gemacht und noch mit ja, ein Backstage-Segment, Backstage-Segment bei Raw, wo Wade Barrett Fandango schlussendlich niedergeschlagen hat und alle Fandango ausgelacht haben. Er wollte immer Fandango sagen und alle haben gesagt, Stop it, don't say it, hat er es doch gesagt und dann gab es den Schlag von Wade Barrett. Ja, war auch nichts Besonderes. World Heavyweight-Titel. Ja, an sich ärgerlich, dass der Sieger den Titel schon wieder verloren hat bei Payback, aber es war der Storyline. Entsprechend war daher in Ordnung und die Fehde ist an sich recht gut und ja, gut. Ich hätte nie, ich wollte immer Del Rio wieder als Heel haben, genau wie The Miz. Und ich hätte nie gedacht, dass mir Alberto Del Rio als Heel wieder so auf die Nerven gehen kann. Hätte ich nie gedacht, ist aber so. Ja, WWE Championship Match, jetzt nicht, war eher kurzfristig gebuckt, würde ich sagen, aber genialer Start mit Mark Henry. Man hatte jetzt keine großen Begegnungen, nur jetzt am Ende. Und halt der Anfang, aber wurde nicht viel wurde da gemacht, aber es hatte Impact auf jeden Fall, hatte Aussagekraft und somit. Ich freue mich schon halbwegs auf das Match. Gut, Mark Henry und John Cena mit den richtigen Gegnern und wenn sie wollen, können sie gute Matches abliefern. In der Kombination nicht. Es wird ein ein träger Main Event, würde ich behaupten. Und ja, aber wir werden ein versöhnliches Ende von Money in the Bank haben. Denke ich, und es wird auch insgesamt ein guter Pay-Per-View. Man kann sich drauf freuen, man wird auch, glaube ich, nicht groß enttäuscht werden. Ich freue mich, sage danke, dass ihr mir jetzt diese ja, knapp 15 bis 20 Minuten zugehört habt. Ich sage nochmal, liked uns auf Facebook, dort heißen wir Wrestling Replay. Folgt uns auf Twitter, @wreplay. Und geht auf unsere Homepage, wrestling-replay.de.tl. Und wir haben ja auch einen Aufruf gestartet, wir brauchen Verstärkung. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, schreibt uns bei Facebook unter den Nachrichten oder auf Twitter bei den Direktnachrichten an, wenn ihr mal hier dabei sein wollt. Wir machen dann eine Ausgabe mit euch, könnt dann dabei sein. Egal was, SmackDown, Raw, vielleicht auch über deutsche Indie-Ligen oder Ring of Honor oder was auch immer. Wir können da über alles reden. So groß, im Großen und Ganzen informieren wir uns ja auch über alles und sind auch Indie-Fans. Somit. Wir haben damit keine Probleme. Wir freuen uns auf jeden Menschen, der fragt, egal ob männlich oder weiblich, egal ob, keine Ahnung, Deutsch oder Amerika, vollkommen egal, wir sind Wrestling Replay, wir nehmen alle, können die so behaupten. Und ja, wir freuen uns dann, genau wie jetzt, auf Money in the Bank, in knapp 4 Stunden, in exakt 4 Stunden geht's los, es ist jetzt 20, ist 22 Uhr, 4 Stunden geht's los um 2 Uhr aus Philadelphia, Pennsylvania, in der Fargo Arena, glaube ich. Aber ist ja nicht so wichtig. Freut euch auf Money in the Bank. Hoffe, ihr habt Spaß. Werdet nicht enttäuscht. Und wir hören uns dann am morgigen Montag. Ob auf YouTube oder auf dem Download-Link, das entscheidet ihr. Wir stellen beides parat für die Money in the Bank-Analyse. Das war die Money in the Bank Preview, ganz kurz von mir alleine. Weil das ja nichts wirklich bringt, jetzt so eine großartige Preview zu machen, 4 Stunden vor dem Main Event. Aber die 20 Minuten kann man erst nutzen. Wie gesagt, ich bedanke mich. Money in the Bank. Let's get it roll on. Das war's vom Kleisi, das war's von mir, also. Ja, habe ich auch nichts mehr zu sagen. Leon würde jetzt sagen, haltet die Ohren steif oder den Penis auch. Und wenn das nicht geht, die Vagina feucht halten, sowas. Und deswegen antworte ich wie immer. Damit beschließen wir es. Das war's. 20 Minuten. Nicht allzu lange. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und ihr hört rein, liked, folgt und abonniert. und auf YouTube. Jetzt, also, ich weiß das aber wirklich, bevor ich hier nur drum rumrede. Tschüss, bis dann, viel Spaß bei Money in the Bank. Money, ciao. Money, money, money, money. Money.